Erst als David den Berggipfel überquert hatte, traf er plötzlich auf Ziba, den Diener Meribals. Ziba kam mit zwei gesattelten Eseln, die viele Brote, Rosinen, Obstkuchen und einen Schlauch Wein trugen. Zweiter der König fragte Ziba, was hast du damit vor? Ziba antwortete, die Esel sind für deine Familie zum Reiten, das Brot und das Obst sind für deine Diener zum Essen, und der Wein ist für die, die in der Wüste müde werden, damit sie etwas zu trinken haben. Dritter dann fragte der König, wo ist der Sohn deines Herrn? Ziba antwortete dem König, er ist in Jerusalem geblieben, weil er dachte, dass das Volk Israel ihm jetzt das Königreich seines Vaters zurückgeben würde. Vierter der König sagte zu Ziba, dann soll dir jetzt der ganze Besitz Meribals gehören. Ziba rief aus, ich verbeuge mich vor dir. Ich hoffe, du bist mir gnädig, mein König. Fünfter als König David in Bahurim ankam, kam plötzlich ein Mann namens Simei, ein Sohn Geras, aus der Familie Sauls, heraus. Er fluchte die ganze Zeit, während er herauskam. Sechster er warf Steine auf David und alle königlichen Beamten, obwohl das ganze Volk und alle Krieger rechts und links von David gingen. Siebter Simei schrie diese Flüche, geh weg, du Mörder, du schlechter Mensch. Achter, der Herr hat dich für das Blut der Familie Sauls bestraft, dessen Platz du als König eingenommen hast. Der Herr hat das Königreich deinem Sohn Absalom gegeben, und jetzt bist du in Schwierigkeiten, weil du ein Mörder bist. Neunter da sagte Abishai, der Sohn der Zeruja, zum König, warum darf dieser tote Hund meinen König verfluchen? Lass mich hingehen und ihm den Kopf abschlagen. Zehnter aber der König rief, was habe ich mit euch zu tun, ihr Söhne der Zeruja? Wenn er flucht und wenn der Herr ihm befohlen hat, verfluche David, wer darf dann fragen, warum tust du das? Elfter David sagte zu Abishai und seinem ganzen Hof, wenn mein eigener Sohn, der von mir stammt, versucht, mich zu töten, wie viel mehr dann dieser Mann aus Benjamin? Lasst ihn fluchen, denn der Herr hat es ihm befohlen. Zwölfter, vielleicht wird der Herr mein Leid sehen und mir Gutes tun, anstatt mich für den Fluch zu bestrafen, der mich heute trifft. 13. So ging David mit seinen Leuten weiter. Simei aber ging am Berghang neben ihm her, fluchte dabei, warf Steine auf ihn und schleuderte Erde nach ihm. 14. Danach erreichte der König mit allen seinen Leuten erschöpft den Jordan, dort ruhte er sich aus. 15. Absalom war inzwischen mit allen Männern Israels in Jerusalem angekommen, auch Ahithophel war bei ihm. 16. Als Davids Freund Husai aus Achit bei Absalom ankam, rief Husai Absalom zu, es lebe der König. Es lebe der König. 17. Absalom fragte Husai, ist das deine Treue zu deinem Freund? Warum bist du nicht mit deinem Freund gegangen? 18. Husai antwortete Absalom, nein, ich gehöre zu dem, den der Herr und dieses Volk und alle Israeliten erwählt haben, und bei dem bleibe ich. 19. Er sagte auch, und wem soll ich dienen? Doch dem Sohn. So wie ich deinem Vater gedient habe, so werde ich auch dir dienen. 20. Danach sagte Absalom zu Ahithophel, gebt uns euren Rat, was wir tun sollen. 21. Ahithophel antwortete Absalom, geh zu den Nebenfrauen deines Vaters, die er zurückgelassen hat, um den Palast zu bewachen. Dann wird ganz Israel hören, dass du dich von deinem Vater getrennt hast, und alle deine Anhänger werden dadurch ermutigt. 22. Daraufhin baute man Absalom ein Zelt auf dem Dach. Dann ging Absalom vor den Augen des ganzen Volkes Israel zu den Nebenfrauen seines Vaters. 23. Zu dieser Zeit war der Rat, den Ahithophel gab, so angesehen, als würde man Gott selbst um Rat fragen. So wichtig war Ahithophels Rat für David und auch für Absalom.